Erst, darum zieh. Ich mach jetzt mal auf du, okay? Ich probier es einfach so wie du zum Rappen, ja? Glaub ich krieg das schon hin, hä? Weil man, ja, ist eh ein guter Style, aber man kennst mich auch. Ich probier alles aus. Bin wieder mal am Checken und zwar Drogen und Bräute. Euer Style ist eh klar, wie abgezogene heute. Ich stell Vergleiche auf, die du nicht mal zu träumen wagst. Deine Kuh besteht nur aus dir, weil du keine Freunde hast. Setz mich in den BMW, Kupplung starten, erster Gang. Du bist blass von alten Leichen, doch das ist erst Anfang. Es geht weiter, Autoradio an, ich hör laden und schießen. Du willst meinen Audi haben, du kannst ja meine Wagen leasen. Doch wie komm ich hin zurück mit einem Kratzer drauf? Hilf dir keinen Schuldigen, schaust auf die Nachbars Katze aus. Liegst nämlich tot im Garten wie verfaulter Kompost. Im Endeffekt bist du gay, doch du haltest dich doch. Naja, Freezy, ich würde sagen, das hast du recht gut hingekriegt. Na, pass auf, erst. Noch ein Frei? Bin ich dran. Wieder das zeigen, wie das geht. Rollenspiel, Rollenspiel, seid alle dabei. Seid dabei. Wir tauschen unsere Rollen und alle finden's geil. Finden's geil. Rollenspiel, Rollenspiel, kommt doch alle her. Wir tauschen unsere Rollen. Ja, was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Mundart-Rapper, bist du deppert, Alter, was ist tun? Geh mit Dumpty in die Disco auf und schauen alle Huren. Alle wollen zu uns, doch wir lassen uns nicht stehen. Fünf in der Früh, wir sitzen da mit einem Bären. Dann komm ich heim, fahr ins Bett und verschlaf den ganzen Tag. Wach auf, ein bisschen geben mir, was hat's mir das nicht gesagt? Sie schaut mich an und fragt mich, wer bist du, schlecht wie du Deppi sag. Alte Tradi haben, ich bin's der Freezy Trap. Ich steh auf, geh was essen, mach mir einen Kaffee. Geh ins Studio zum Dumpty, alles rennt auf Schmäh. Wir recorden und der bärtige Haar schaut auch zu. Dann denk ich dran, ja, scheiß im Bett liegt die Hure. Mach dich die auf, schau zu ihr und sag erst, geh heim jetzt. Zieh was an, bevor der Haus kommt. Und die Welt ist kein Spaß, der ist ein Hammer. Wie in Dumpty seine Lieder. Bis der bei dir redet lauter Scheiß, na ja, ich hab ein Gespürer. Rollenspiel, Rollenspiel, seid alle dabei. Seid dabei. Wir tauschen unsere Rollen und alle finden's geil. Finden's geil. Rollenspiel, Rollenspiel, kommt doch alle her. Wir tauschen unsere Rollen. Ja, was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Dumpty, dieser Rapper jetzt am Start. In den Charts, ihr seid schon recht zufrieden, doch ihr wartet auf was. Es ist das Album, 20:15 Uhr, ihr Penner. Wie versprochen ist es geil, ich hab's am Anfang verkündet auf Nenner gebracht. Wer schaut seine Formel? Ich kann zwar kein Englisch, auch ein Mord auf der Name. Ey, der King erzählt hier die Story des Traps. Rollenspiel, ihr Penner, eure Tracks sind schlecht. Ihr versteht das Game nicht, ich würd sagen Pech. Denn die Frauen meulen mich, ich bin am Posen wie Lech. Mein Gesicht ist wie Japan, ja ihr Hunde strahlt. Während ich vor euch im Club mit meinen Sachen prall. Ne Bitch kommt und glaubt, dass ich mich mit Lebkuchen bestechen kann. Ich sag, ach komm, hau doch ab, ich bin ja nicht der Lebkuchenmann. Nein, ich bin der Dumpty. Haha, yeah. Ich bin jetzt der Mundart-Rapper Freezy Trap. Cheer, cheer, cheer. Rollenspiel, Rollenspiel, seid alle dabei. Seid dabei. Wir tauschen unsere Rollen und alle finden's geil. Finden's geil. Rollenspiel, Rollenspiel, kommt doch alle her. Her. Wir tauschen unsere Rollen. Ja, was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Rollenspiel, Rollenspiel, seid alle dabei. Seid dabei. Wir tauschen unsere Rollen. Rollenspiel, kommt doch alle her. Her. Wir tauschen unsere